10D. 10D. Übersetzen Sie. Я хотел бы получить информацию о недвижимости в Германии. Ich möchte mich über Immobilien in Deutschland informieren. Пожалуйста, сообщите мне, когда я могу посмотреть дом. Bitte teilen Sie mir mit, wann ich mir das Haus ansehen kann. Пожалуйста, дайте мне знать, если будут какие-либо изменения. Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn sich irgendetwas ändert. Чем раньше мы уедем из Дортмунда, тем скорее мы будем в Страсбурге. Je früher wir Dortmund verlassen, desto schneller sind wir in Straßburg. Поставьте следующее предложение в настоящее завершенное время. Er sah sich ein Haus an. Er hat sich ein Haus angesehen. Es fing an zu schneien. Es hat angefangen zu schneien. Wir bestellten Informationsmaterial. Wir haben Informationsmaterial bestellt. Sie stellte sich vor. Sie hat sich vorgestellt. Frau Albert empfing gestern Abend ihre Gäste aus Mailand. Frau Albert hat gestern Abend ihre Gäste aus Mailand empfangen. Zerriss sie den Brief, weil sie so verärgert war? Hat sie den Brief zerrissen, weil sie so verärgert war?